stai zitta, ma non so cosa c'è dentro. Cioè, hai presente il San Wusste ich auch, daran hat sie jetzt persönlich kennengelernt, keine Ahnung, was die Fahnen Aber es finde ich halt auch ਫਰਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ